Dann begrüße ich euch ganz herzlich zur Veranstaltung, live gestreamt aus der ACC-Galerie und freue mich über alle Leute, die den Weg gefunden haben in unsere Big Blue Button-Konferenz. Mein Name ist Lukas Hohlfeld, ich bin Mitglied des Bildungskollektivs und ich freue mich, dass ich heute Eske Bockelmann ankündigen kann, der heute über Geld als zweite Natur und den Rhythmus nach Takten referieren wird. Bevor ich was zur Veranstaltungsreihe sage, zum Kontext dieser Veranstaltung und bevor ich Eske Bockelmann vorstelle, will ich formell was sagen zum Ablauf unserer Veranstaltung. Alle, die jetzt die Konferenz betreten haben, sind mit Beitritt quasi stumm geschalten und die Kameras sind nicht aktiviert. Wir würden euch bitten, das auch so beizubehalten, einfach damit die Netzverbindung für alle Zuhörenden möglichst angenehm klingt. Und es ist dann nach dem Vortrag möglich zu diskutieren. Wir würden es bevorzugen, dass dafür die Chat-Funktion zur Verfügung steht und ich würde das als Moderator dann quasi sozusagen an den Referenten die Fragen moderiert übergeben. Und so können wir dann in eine Diskussion einsteigen. Ihr könnt gern auch schon während des Vortrages Fragen in den Chat reinschreiben. Es geht ja keine Frage verloren. Genau, das sind so die formellen Abläufe. Falls es irgendwelche technischen Störungen geben sollte, was ich nicht glaube und was ich nicht hoffe, dann bitten wir um Verständnis. Im Zweifel müsste man, wenn man rausfliegt, dann einfach den Link nochmal aktivieren und wir hoffen, dass wir niemanden verlieren. Ja, heute findet die erste Veranstaltung statt im Rahmen der diesjährigen Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution. Kunstspektakel und Revolution ist ein Veranstaltungsformat, das seit 2009 regelmäßig stattfindet. Es ist eine Kooperation von der ACC-Galerie Weimar, vom Bildungskollektiv und diese Veranstaltungsreihe wird immer wieder gefördert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. Es ist eine Veranstaltungsreihe, die sich auseinandersetzt mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik. Jedes Jahr gibt es einen neuen thematischen Schwerpunkt. Es gibt immer wieder eine Auseinandersetzung mit den historischen Avantgarde-Bewegungen. Es geht immer wieder um das Verhältnis von revolutionären Bewegungen und künstlerischen Bewegungen. Es geht immer wieder darum, verschiedene ästhetische Theorien von verschiedenen Seiten sich anzuschauen. Wichtige Bezugspunkte sind die kritische Theorie um Adorno und Horkheimer. Wichtige Bezugspunkte sind auch Walter Benjamin, Georg Lukács, die Situationistische Internationale, aber auch jenseits von diesen großen Namen werden vielleicht immer wieder in dieser Veranstaltungsreihe kleinere Wege auch nachgegangen und soll zur Forschung und Diskussion anregen. Dieses Jahr heißt die Veranstaltungsreihe mit dem Untertitel Über Meutereibestrebungen in der Musik. Das heißt, der Schwerpunkt liegt auf einer kritischen Theorie der Musik. Und es ist vielleicht interessant, auch so ein bisschen zu überlegen, wie kommt es zustande? Es gibt so ein paar Spuren in den bisherigen Veranstaltungsreihen und Publikationen. Immer wieder hat da auch eine Auseinandersetzung mit Musik stattgefunden. Zunächst auch erstmal oft mit einem subkulturellen Bezug. Also es wurde mehrmals über Punk gesprochen im Kontext der Kunstavantgarde. Als wir über 1968 und die damit verbundenen Revolten gesprochen haben, hat natürlich Beat und Psychedelic eine wichtige Rolle gespielt. Als wir den Schwerpunkt auf Jugoslawien hatten, haben natürlich Laibach eine Rolle gespielt. Satan Panonski als ein Protagonist der jugoslawischen Subkultur kam in den Blick. Till Gartmann hat einmal auch eine Performance im Rahmen der Kunstspektakel- und Revolutionsreihe gemacht, wo es um eine Auseinandersetzung mit Protestsongs ging. Also da tauchte Musik immer wieder auf im Kontext von Subkulturen. Es gab allerdings auch eine Auseinandersetzung mit klassischer Musik und neuer Musik. Wir hatten eine zweiteilige Seminarreihe mit Martin Dornes unter dem Titel Regression des Hörens und in der Kunstspektakel- und Revolution-Broschüre ist auch ein Text über Beethoven erschienen. Also eher ein Sprengsel quasi aus dem musikalischen Bereich. Diesmal soll Musik im Fokus der Veranstaltungsreihe stehen. Für mich ist die Organisation dieser Veranstaltungsreihe verbunden mit einer fragenden Auseinandersetzung. Das heißt, es gibt vielleicht eine Leidenschaft für Musik, aber bei mir keine große musikalische Vorbildung, keine besondere Nähe zu Kompositionslehre. Und so ist es halt irgendwie der Versuch, vielleicht sich auch ein Feld durchaus fragend sich zu erschließen. Die Veranstaltungsreihe, die mit dem heutigen Vortrag beginnt, hat im Grunde drei Teile. Der Auftakt ist ein Theorieteil quasi. Es wird drei Vorträge geben, die sich im weitesten Sinne mit einer kritischen Theorie des Hörens oder mit einer kritischen Theorie der Musik auseinandersetzen. Dann gibt es sozusagen den Mittelteil der Veranstaltungsreihe. Da werden einzelne Protagonisten der neuen Musik in den Blick genommen oder Musikerinnen, Komponisten, die aus dem Avantgarde-Kontext kommen. Und der dritte Teil der Veranstaltungsreihe kehrt dann doch auch wieder zurück zur Subkultur. Da wird es eine Auseinandersetzung mit Punk und Brutal Death Metal geben. Heute also der Vortrag von Eske Bockelmann am Beginn der Reihe, was ich finde durchaus Sinn macht, deswegen, weil Eske Bockelmann sehr grundlegende Fragen stellt. Er hat 2004 das Buch veröffentlicht Im Takt des Geldes zur Genese des modernen Denkens und er untersucht in diesem Buch, wie unser Hören quasi strukturell vorgeprägt ist und dass diese sehr spezifische Vorprägung, die keineswegs eben überhistorisch ist, sondern geschichtlich erst entsteht, dass diese Vorstrukturierung unseres Hörens bedingt ist durch unseren alltäglichen Umgang mit dem Geld. Also es gibt sozusagen in dem musikalischen Bereich oder im Bereich des Hörens wirkt etwas, was eigentlich außermusikalisch ist. Das schien mir ein sehr spannender Zugang zu sein und macht sehr wichtige Fragen auf. Deswegen habe ich Eske Bockelmann eingeladen und freue mich, dass er die Einladung angenommen hat. Zu Eske Bockelmann selbst. Er hat klassische Philologie und Germanistik studiert. Er war tätig als Dramaturg am Nationaltheater in Mannheim, hat an verschiedenen Universitäten gelehrt. Er lebt heute in Chemnitz, unterrichtet dort an der TU und am Gymnasium Latein und Altgriechisch. Also tatsächlich hier auch aus einer Auseinandersetzung mit Sprache und Philologie, dann eine Auseinandersetzung mit Hören und mit dem Geld. Ich freue mich sehr auf den Vortrag und wechsle jetzt den Platz, verschwinde im Off und würde Herrn Bockelmann das Wort übergeben. Vielen Dank und ich begrüße Sie nun also meinerseits ja, zu diesem Auftakt einer Reihe, die mir sehr gut gefällt und die ich also sehr gerne mit meinem großen Thema hier eröffne. Großes Thema insofern, als es wirklich sehr grundlegend da um einen ganzen Bereich in der Musik geht, nämlich den Rhythmus. Am liebsten hätte ich natürlich Sie jetzt alle hier leibhaftig vor mir, das wäre mir sehr viel lieber. Es ist nun mal ein lebendiges Thema, die Musik und der Rhythmus ist ja genau der Bereich in der Musik, der einem ja richtig in die Glieder fahren kann. Und ja, wir werden ihn uns auch in gewisser Weise in die Glieder fahren lassen, diesen Rhythmus, aber werden doch eben einen Zusammenhang verfolgen, der uns in eine ganz andere Richtung führt, als man jemals erwarten würde. Mir ist ganz wichtig auch, bevor wir jetzt da beginnen, einen Zusammenhang herzustellen zwischen Rhythmus und tatsächlich Geld. Es ist mir wichtig festzuhalten, dass ich nicht vom Geld her kam. Ich habe jetzt gerade neu ein Buch allgemein über das Geld veröffentlicht, das wirklich sozusagen allgemein überhaupt mal beschreibt, was Geld ist. Aber ich kam nicht von diesem Thema, sondern für mich war es wirklich ein rhythmisches, ein historisches Problem, von dem ich nicht wusste, wo es mich hinführt. Es war also nicht so, ich wollte jetzt unbedingt einen Zusammenhang mit Geld finden, im Gegenteil, ich hatte an nichts davon gedacht, sondern mich hat etwas interessiert, etwas wirklich eben hellhörig gemacht, etwas in Aufregung versetzt, was ich herausfinden wollte, was mit dem Rhythmus passiert. Tatsächlich passiert nämlich etwas. Nicht nur dann, wenn der Rhythmus erklingt, sondern wenn hier das Thema dieser Reihe auch die Revolutionen nennt. Es geschieht wirklich eine tiefgreifende Revolution im Hören, in der Musik, aber nicht nur in der Musik, eben auch in den Versen. Eine Revolution, die so tief greift, ja, dass sie sagen, in dieses natürlichste Empfinden hinein einwirkt. Leider müssen wir uns ja, wenn wir uns solchen Fragen widmen, was hat sich da mal im Rhythmus verändert historisch, wie lässt sich da etwas historisch erklären. Leider müssen wir ja da den Rhythmus uns theoretisch anschauen. Also etwas müssen wir mit dem Rhythmus anfangen, was uns normalerweise nicht liegt. Niemand muss über den Rhythmus nachdenken, um Rhythmus zu empfinden. Das ist etwas, was uns eben ins Ohr geht und was dann eventuell eben große Wirkungen hat, wenn wir das Tanzen anfangen wollen, um diesem Rhythmus nachzugeben. Es ist also etwas ganz Natürliches, Rhythmus, nicht darauf angewiesen, dass man darüber nachdenkt, aber es gibt eben einen historischen Punkt, der es zumindest eben, wenn man unbedingt will, sehr fruchtbar macht, dem nachzugehen, auch theoretisch. Und zwar ist es der Punkt, dass die Art von Rhythmus, die uns heute völlig natürlich ist, den Menschen nicht immer schon natürlich war, sondern dass die verhältnismäßig spät erst überhaupt aufkommt. Und zwar also grob gesprochen um 1600 rum. Das lässt sich in der Musik zeigen, es lässt sich in den Versen zeigen. Das spielt sich überhaupt erstmal nur in Europa ab. Aber wir müssen uns klar sein, das, was uns unwillkürlich ins Ohr geht, das ist den Menschen nicht immer unwillkürlich ins Ohr gegangen. Und das hat seine Gründe. Wir haben ja doch eine seltsame Frage vor uns, wenn wir sagen, warum verändert sich um so eine deutlich anzugebende Zeit, 1600, warum verändert sich da eine ganze Rhythmik? In der Musik verändert sich damals mehr als nur der Rhythmus, er wird zu einem Rhythmus nach Takten. Mehr noch, die Musik wird allgemein eine Musik, die eine bestimmte Tonalität kennt, nämlich die Dur-Moll-Tonalität. Das heißt also nicht nur der Rhythmus verändert sich, hat ein bestimmtes Gesetz, nach dem er gebaut wird, der Bauern nach Takten, sondern auch die klangliche, die Tonhöhenebene verändert sich gegenüber dem, was noch eben im Mittelalter gilt. Dur- und Moll-Tonalität heißt nicht nur, dass es eben ganz bestimmte Arten von Tonleitern gibt, also mit bestimmten Abständen, Ganztönen und Halbtönen an bestimmten Stellen, die dann eben eine Tonleiter ergeben, sondern diese Art von Tonalität, die auch um 1600 aufkommt, wird genannt eine funktionale Tonalität, denn ein Musikstück kann also mit einer beliebigen Tonart beginnen, die empfinden wir dann als Grundtonart und andere Tonarten empfinden wir dann in Bezug auf diese Grundtonart. Also eine Tonart, die auf der fünften Stufe von der Grundtonart gemessen eben erklingt, aufgebaut ist, die empfinden wir als dominante. Wir müssen den Namen nicht kennen, aber wir empfinden automatisch, das ist also eine Tonartveränderung. Das gab es vorher nicht. Noch im Mittelalter wird ein Musikstück, wenn es gespielt wird, auf eine einzige Tonart gespielt. Man kann nicht von einer Tonart in die andere wechseln. Das ist aber die Grundvoraussetzung für die Dur-Moll-Tonalität. Man kann von einer Tonart in die andere wechseln und das ist ja dann die Voraussetzung dafür, dass man verschiedene Tonarten im Verhältnis zueinander empfindet. Wirklich, das muss überhaupt nicht theoretisch sein, wir empfinden das. Ein berühmtes Zeugnis dafür, was dann das eben jetzt im harmonischen Bereich der Musik ausmacht, bewirkt, ist für sich Bachs wohltemperiertes Klavier, wo er zeigt, man kann auf einem Klavier, sozusagen in jeder einzelnen Tonart, auf über jedem einzelnen Ton kann man die entsprechende Tonleiter aufbauen und so kann man durch alle Tonarten durchwandeln. Das war bis dahin nicht möglich. Dafür muss aber eben die Stimmung der Tonhöhen temperiert werden. Die ist nicht mehr ganz rein, wie bisher, sondern leicht unrein, aber findet irgendwelche Mittelwege, sodass man dann die Einzüchten solche Veränderungen machen kann. Das heißt, wir, wenn wir uns jetzt kurz, oder nicht gar so kurz, eben dem Rhythmus widmen, der auch um diese Zeit neu aufkommt, muss uns klar sein, das hat auch einen größeren Zusammenhang. Auch den Taktrhythmus nennt man parallel zu der Dur-Moll-Tonalität eine funktionale Rhythmik, weil auch dort eben die rhythmischen Figuren bezogen werden auf ein, ja, in dem Fall ist es eben ein rhythmisches Raster, auf eine bestimmte Rasterung. Also so ähnlich wie eben die Tonalität jeweils auf eine Grundtonart bezogen wird. Völlig unwillkürlich. So, ich will mal jetzt überhaupt erstmal klar machen, was es heißt, Taktrhythmus. Und mal ganz paar Worte vorweg. Wir hören dann einen ganz kleinen Ausschnitt von einem völlig beliebigen Stück, denn wir sind ja heute umgeben von Musik in Nachtakten. Das ist ja die Musik, die wir üblicherweise hören. Es ist schon auch klar, niemand, kein Musiker ist gezwungen, nach Takten seine Musik einzurichten. Er muss nicht nach Takten spielen. Free Jazz oder eben neue Musik vermeidet das, nach Takten zu spielen. Das ist also durchaus möglich. Nur die Musik, die uns ins Ohr geht, die Rhythmik, die uns ins Ohr geht, das ist eine Rhythmik eben nach Takten. Und darum genau geht es, dass sie uns ins Ohr geht, denn unser Ohr, unser Gehör spielt in dem Fall eine ganz entscheidende Rolle. Das muss uns erstmal verwundern. Wir haben ja den Eindruck, wenn wir Musik hören, ja, dann hört man einfach die Klänge so, wie sie objektiv erklingen und wir nehmen das einfach nur wahr und dann steckt sozusagen in dem, was wir hören, steckt der Rhythmus schon drin. Das täuscht. Wir betrachten wir kurz, was es heißt, Takte, also ein Rhythmus nach Takten. Wir kennen diese Taktschläge, das heißt also, die Musik richtet sich ein mit ihren Tönen auf ein Raster von gleichen Zeiteinheiten, das sind die Taktschläge. Aber der Taktrhythmus geht noch darüber hinaus, also es geht nicht nur darum, dass es alles sich auf gleiche Zeiteinheiten bringen lässt, was da erklingt, sondern diese Zeiteinheiten werden noch unterschiedlich gewichtet. Es gibt die sogenannten guten und die schlechten Taktteile, also schwer, leicht. 1, 2 oder bei einem üblichen Takt, eben dem Viervierteltakt, eben 1, 2, 3, 4. Eventuell gibt es noch die eine Möglichkeit, neben dem geradzahligen Takt, mit dem 1, 2, der auf dem 1, 2 aufbaut. Es kann ein Viervierteltakt und kein Achteltakt sein, das wäre völlig egal. Die einzige andere Möglichkeit ist noch ein Dreier-Grundmuster, also nicht nur schwer-leicht, gut-schlecht, sondern eben schwer und dann zweimal leicht oder zweimal unbetont. Das ergibt dann halt sozusagen den Walzer-Rhythmus, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 oder 1, 2, 3, 2, 2, 3 und so weiter. Das sind aber seltsamerweise die einzigen Möglichkeiten, die der Taktrhythmus hat, als Grundlage dieses Zweierverhältnis, 1, 2, das eventuell mit einer nur zusätzlichen unbetonten Einheit eben zum Dreier-Takt wird. Aber dieses Zweifache, also dieses Zweiwertige in den Einheiten, nach denen wir da hören, das legen wir eben nicht nur in einer Ebene der Klänge in die Musik oder erwarten, dass die Musik danach sich richtet. Also wir müssen jetzt nicht nur mit einem Taktrhythmus lauter Viertel hören, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sondern das kann jede Takteinheit kann nochmal unterteilt werden oder sie kann mehrere Takteinheiten, ein Ton kann über mehrere Takteinheiten gehen, Taktschläge gehen. Und aber auch das, was, wie die Musik das macht, richtet sich nach dieser grundlegenden Zweifertigkeit, betont, unbetont oder eben schwer, leicht, je nachdem, wie man das nennen mag. Dann. Wir hören jetzt mal ein kurzes Beispiel, berühmter Bach-Brandenburgisches Konzert, das dritte, ein kurzer Ausschnitt. Und hören Sie mal mit diesem 1, 2, 1, 2. Also ich habe es jetzt nicht selber gehört, aber ich kenne es. Aber es wird mir bedeutet, also dieses kurze Stück, dieser kurze Ausschnitt ist vorbei. So, was hören wir da? Sie können immer schön mitzählen. Also, di-du-dim, di-du-dim, di-du-dim, di-du-dim. Wir können, also, 1, 2, 1, 2, 1, 2 oder 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und wir hören zum Beispiel eben dieses A, bi-di-dim. Das können wir als 1 nehmen, bi-di-dim, di-du-dim. Aber wir haben auch dieses kleine Motiv schon, also 1, 2, 1, 2. Schon das, also diese Einheit ist wieder nach der Taktschläge ist wieder nach dieser Zweierlogik unterteilt. Und wir können also dieses Hin und Her mit dem 1, 2, 1, 2, ich zähle es nicht weiter bis 4, das kann man natürlich machen, so wie es notiert ist, aber darum geht es überhaupt nicht. Wir können das also wirklich auf mehreren Ebenen verfolgen. Aber eben auch das heißt, also Sie merken, also auf verschiedenen Ebenen ist da sozusagen die gleiche Logik am Wirken. Wenn Musik sich nach dieser Logik richtet, hier ist es besonders einfach und ohrenfällig, dann geht sie uns ins Ohr. Wenn sie das nicht tut, dann bekommen wir, da wir auf das Takthören geeicht sind, Schwierigkeiten, dem zu folgen. Und schwierig ist es für uns aber, auch uns überhaupt vorzustellen, dass Musik mal nicht so gegangen ist. Wir stellen uns vor, naja, dieses mit dem 1, 2, leichter geht es nicht. Also muss sich das ja durchsetzen. Wir lernen ja auch gut, man schlägt die Takte, damit man zusammenspielen kann im Orchester oder eben zusammen singen im Chor. Und irgendwie einen solchen Taktschlag braucht man. Ja. Aber der Taktschlag muss nicht heißen, dass es nach dieser Zweierlogik geht. Wir fangen jetzt mal, ich will nochmal einmal ein Beispiel geben, wo wir besonders fest überzeugt sind, na, da geht es doch ganz sicher nach Takten, nämlich bei afrikanischer Musik. Wenn wir uns wenn wir uns Trommeln vorstellen, dann können wir uns nur vorstellen, dass die nach Takten trommeln, so wie es uns ins Ohr geht. Wir hören jetzt mal ein Beispiel, das mal wirklich traditionelle Musik, kann man es ja durchaus nennen, obwohl da sozusagen nur geschlagen wird. Wir hören das mal kurz an und Sie versuchen mal da diese Zweierlogik, diesem 1, 2, 1, 2 oder 1, 2, 1, 2, das mal irgendwie reinzukriegen. Versuchen Sie mal da mitzuspringen und Sie merken, Sie haben da große Schwierigkeiten. Jetzt mal original, traditionelle afrikanische Rhythmik. Thank you. Also, es ist, glaube ich, klar, das geht uns so nicht ins Ohr. Wenn wir versuchen, nach unserem Gehör diese Art von Schlagen nachzuvollziehen, dann ist es für uns unglaublich schwierig. Das ist aber hier eine Aufnahme von Leuten, die das einfach so spontan machen, die brauchen da keine Ausbildung. Das ist einfach tatsächlich eine andere Rhythmik. Und da wirkt das, was Takte ausmacht, nicht. Oder auch nochmal, wirklich jetzt mal Trommeln. Auch afrikanische Trommeln, ein anderes Beispiel, auch nur mal kurz reinzuhören. Und versuchen Sie mal da. Man kann immer Teile, kann man sagen, ah ja, wunderbar, da kann man schön mitschwingen. Aber dann merkt man, es geht anders weiter und es ist nicht die Logik dieser Rhythmik. Gut. Das war jetzt ein Schritt sozusagen in andere Kulturen. Da kann man natürlich vermuten, das liegt sozusagen an der anderen Kultur, dass da Rhythmus anders aufgefasst wird, eventuell eben besondere rhythmische Begabungen voraussetzt. Aber das ist es nicht. Wenn wir von 1600 nur wenig zurückgehen, kommen wir in eine Musik, die ist rhythmisch hochentwickelt, die Renaissance-Musik. Und doch geht es da genauso, dass wir in dieses 1, 2, 3, 4 nicht hineinkommen. Hier ist es mal eine, das ist nicht Renaissance, etwas früher noch, aber auch einfach nur mal ein Gesang, mittelalterlicher Gesang. Wenn wir versuchen, das nach unserer Rhythmusgefühl nachzuvollziehen, erscheint es unglaublich schwer bis unmöglich. Genau genommen ist es unmöglich, weil es eben der Taktlogik nicht entspricht. Diese Beispiele könnte man natürlich jetzt endlos noch fortsetzen. Aber das bisschen muss jetzt eben mal genügen, um sich wirklich überhaupt mal vorstellen zu können, dass das, was uns natürlich als rhythmisch erscheint, nicht immer rhythmisch war. Jetzt müssen wir uns aber mal hineinbegeben in den Taktrhythmus. Was bestimmt das, was wir hier in den Beispielen jetzt irgendwie nicht mitkommen rhythmisch, nicht so einschwingen können? Und warum geht uns das andere ins Ohr? Wir müssen jetzt also leider jetzt eine kleine Theorie sozusagen der Grundlagen dieses taktrhythmischen Hörens machen. Und das Wichtigste daran ist, eben dass unser Hören selbst dabei aktiv wird. Es gibt eine Aktivität, einen Reflex, der sozusagen in unserer Wahrnehmung, in unserer akustischen Wahrnehmung auf den Klang zugreift und der dort ganz bestimmte eben, ja, Strukturen herstellen will. Und wenn es ihm gelingt, dann geht es uns ins Ohr. Wenn es ihm nicht gelingt, dann macht es uns eben Schwierigkeiten, so wie diese Beispiele gerade eben. Was ist diese Aktivität in unserer Wahrnehmung, in unserem Hören? Das einfachste Beispiel ist einfach, wenn man so eine Abfolge von vollkommen identischen Tönen, Platschern, Ticks irgendwie macht. Ich kriege es nicht exakt gleich hin, aber das könnte man elektronisch hinstellen, bewerkstelligen, also diese Ticks. So, Tick, Tick, Tick, Tick, Tick, und wir hören unwillkürlich, vielleicht nicht mehr im ersten Moment, aber, und vielleicht auch nicht, wenn wir uns darauf konzentrieren, aber wenn wir das einfach nur so nebenbei mitlaufen ließen, dann würden wir diese Ticks, die völlig identisch sind, ordnen. Und zwar nach dem berühmten Tick-Tack. Ist nicht umsonst, hat sich dieser Begriff des Tick-Tack eben herausgebildet, weil wir eben das Ticken einer Uhr, das immer nur ein Ticken ist, tatsächlich in zwei unterschiedliche Klänge eigentlich ordnen. Aber das heißt ja auch, dass wir diesen Unterschied zwischen Tick und Tack selber hervorbringen. Wenn diese Töne, die da erklingen, wirklich immer nur Tick, Tick, Tick, Tick, Tick sind und wir aber ein Tick-Tack hören, dann sind wir das, die diesen Unterschied hervorbringen. Unwillkürlich, das geht so unwillkürlich, dass es uns eben so erscheint, als ob das tatsächlich ein Tick und Tick-Tack wäre. Tick-Tack, Tick-Tack, eben 1, 2, 1, 2. Das heißt, wir müssen überhaupt nichts von uns, von dieser Aktivität unseres Hörens, einer Leistung, die unser Hören da eben erbringt oder unser Wahrnehmungsapparat, von dem müssen wir überhaupt nichts mitbekommen. Er wirkt trotzdem. Unwillkürlich, also wie reflexhaft. Das mit diesen Tick-Ticks, das kann man sich also psychologisch, experimentell bestens untersuchen, das ist bestens untersucht. Und das ist tatsächlich die Grundlage von dem Taktrhythmus. Denn beim Taktrhythmus haben wir die verschiedenen Zeiteinheiten, wo eben Töne drauf liegen, wo eventuell mehrere Töne drin liegen in diesen Einheiten oder eben die, wo mehrere Einheiten einen Ton fassen, egal, diese Einheiten, die wir da versuchen, diese Zeiteinheiten, diese Taktschläge, die wir da in die Musik reinzulegen versuchen, zu erkennen versuchen, die strukturieren wir selbst. Natürlich ist die Musik schon auch entsprechend eingerichtet, dass wir sie so strukturieren können. Trotzdem, der Reflex, nachdem wir dieses 1, 2 herstellen wollen und tatsächlich herstellen, so wie das Tick, Tick, Tick zu Tick, Tack, diese Aktivität, das muss von uns kommen und das kommt tatsächlich von uns. Das kann man noch genauer, könnte man das auch vorführen an bestimmten Zahlen, die uns rhythmisch eingehen. Also alle Zweierpotenzen gehen uns ins Ohr. Wenn Sie heute irgendeinen Schlager hören, können Sie Stein und Bein schwören, dass der seine 32 Takte hat. Also 2, 4, 8, 16, 32. Als Grundmuster einer Strophe. Das ist ganz sicher so. Oder bei Beethoven ist es schon so weit, dass also die 8, das 8-taktige Thema der Standard ist. Selbstverständlich kann der Komponist davon abweichen, wenn er will, aber als Standard richtet sich das ein. Das heißt auch, ich spreche hier also von den zwei Potenzen, das heißt also dieser Reflex, unser Reflex arbeitet also nicht nur auf einer klanglichen Ebene, sondern auf mehreren, also übereinander auch und untereinander. Das heißt, der muss auch schon verdammt stark sein. Das muss ein sehr effizienter, ein sehr kräftiger Reflex sein, dass er das zustande bekommt. Und er muss auch insofern kräftig sein, als er uns ja als Natur vorkommt. Wir merken nichts von ihm und doch wirkt er, weil er so stark wirkt, wie als ob das alles in den Klängen selber liegen würde. Um das Seltsame, was da eigentlich beim Takthören passiert, sich klarzumachen, kann man es mal vergleichen mit einer optischen Täuschung. Sie kennen alle diese Sterne durch die, also irgendwie strahlenförmige Linien, und da laufen zwei Parallelen durch und wir sehen diese Parallelen gekrümmt. Die sind aber nicht gekrümmt. Genauso wenig wie das Tick-Tick-Tick wirklich ein Tick-Tack ist. Wir krümmen die Linien, wir legen das Tick-Tack rein. Wir hören das eine Taktteil als Gutes und das andere als Schlechtes, das eine als betont, das andere als unbetont. Das sind wir. Das kann immer noch mal betont werden in der Musik, dass wirklich mal eben immer die Eins betont wird. Das muss sie aber nicht. Und genauso gut kann man natürlich auch krumme Linien zeichnen. Und trotzdem gibt es den Reflex, der eben uns gerade Linien gekrümmt erscheinen lässt. So, und jetzt stellen wir uns vor, der Taktrhythmus setzt sich in der Musik durch, nicht etwa, weil irgendjemand den vorschreibt, das kann man genau nachvollziehen, also es gibt nicht eine einzige Schrift, in der jemand vorschreibt, so, es wäre eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt nach Takten die Musik einrichten, sondern es gibt eine Schrift berühmterweise von einem Berühmten, nämlich von René Descartes, also dem großen Philosophen und Mathematiker, der über eine kleine Schrift schreibt in den 1620er Jahren über Musik, und da beschreibt er Rhythmus, wie er ihn kennt, wie er ihm ins Ohr geht, und da ist das Taktrhythmus. Was er beschreibt, ist Taktrhythmus. Aber da schreibt Descartes nicht etwa, dass er den jetzt erfunden hätte, diesen Rhythmus. Und er schreibt auch nicht davon, dass bis eben noch das nicht so war mit dem Rhythmus, sondern es ist für ihn schon so, als gäbe es das nie anders. Diese kleine Schrift wurde damals überhaupt nicht aufgenommen, also das heißt, die hat keine Wirkung gehabt. Das heißt, wir können nur nachträglich feststellen, aha, hier bekundet jemand, dass er nach Takten wird. Da ist also das Takthören da, wir können an der Musik selber, wir können an den Versen, die früher liegen, feststellen, da hat es das Takthören, das Hören nach betont und unbetont noch nicht gegeben. So, aber jetzt in diesen Jahrzehnten um 1600 in Europa kommt es auf. Das wäre also ein Problem, wenn wir es auf die optische Täuschung übertragen, also als würden wir feststellen können, aha, die Menschen haben bis 1600, à peu près, diese Parallelen über diesem Stern gerade gesehen, und ab 1600 hätten sie es plötzlich gekrümmt gesehen. So etwas Entsprechendes, eigentlich völlig Verwirrendes, haben wir, was das Hören anbelangt, tatsächlich vor uns. Das sind Dinge, die habe ich nicht entdeckt irgendwie. Die sind bekannt, die sind festgestellt. Nur ist denen nie jemand nachgegangen. Man hat eigentlich auch keine große Lust, sich eine solche Frage zu stellen. Aber sie führt eben unendlich weit. Es muss schon etwas sein, was sehr, sehr tief reicht in uns Menschen. Das dann ab einer bestimmten Zeit Menschen diesen Reflex entwickeln. Bedenken wir haben diesen Reflex, wir wissen aber in unserem Leben nicht, ab wann wir den annehmen. Wir wissen von dem Reflex nichts, wir wissen nicht, wann er beginnt zu wirken. Also genauso unwillkürlich, wie er in unserem Leben irgendwann mal wirksam wird, genauso unwillkürlich ist er halt mal geschichtlich entstanden, also ohne, dass die Menschen darauf reflektiert haben und es dann bemerkt haben. Und das genau zeigt, wie tief also dasjenige sein eingreifen muss, was diese Veränderung bewirkt. So, natürlich könnten wir jetzt stundenlang die verschiedenen Möglichkeiten durchspielen. Das habe ich mehr als einige Stunden lang natürlich auch getan, die einem einfallen, wie so ein Reflex entstehen könnte. Man denkt natürlich dann immer gleich an die Musik selbst, dass die Musik sich verändert hätte, dass man eben nach Takten gespielt hätte. Das kann aber nicht sein. Denken wir uns an das Tick-Tick-Tick. Wenn wir immer nur Tick-Tick-Tick hören, ja, dann kommen wir dadurch nicht, werden wir nicht durch diesen Klang dazu gebracht, ihn nach Tick-Tack zu ordnen. Oder umgekehrt, wenn wir andauernd immer nur Tick-Tack, Tick-Tack hören, ja, dann brauchen wir dann, wenn wir nur Tick-Tick-Tick hören, brauchen wir auch nichts entwickelt haben, dass wir dann aus einem Tick-Tick-Tick was anderes machen. Auch, das heißt, wir kommen verhältnismäßig schnell eigentlich zu dem schwierigsten Schritt bei der Rekonstruktion, was da passiert, nämlich dass zwar unser Hören da involviert ist, eine Wirkung, also eine Leistung unseres Wahrnehmungsapparats sich im Akustischen ausprägt, dass aber nichts Akustisches es gewesen sein kann, was uns diesen Reflex abverlangt hat. Wir haben es ja mit einem ganz seltsamen logischen Phänomen zu tun, was eigentlich unserem Empfinden nach dem Rhythmus entspricht. Es ist dieses 1, 2, das ist eine absolut strikte Logik. Das ist so dieses 1, 0, die 1, 0 Logik, die unter alles gelegt wird. Und die hat ja zur Wirkung, dass 1, 0, 1, 0, 1, 0, das immer tatsächlich auf betont eine unbetonte folgt und auf die unbetonte wieder eine betonte. Es kann eine zweite unbetonte geben. Warum? Weil diese Gruppenbildung, die wir da unwillkürlich leisten, genau ein Element, wenn es auf zwei zugreifen muss, unser Reflex, genau ein Element möglicherweise nicht dann synthetisieren, also nicht synthetisch mit einer anderen verbinden kann. Also gibt es die Möglichkeit, genau ein unbetontes Element zu einem Dreiertakt auf drei basierenden Takt eben wahrzunehmen oder einzubauen in dem Takt. Aber sonst sind wir ganz logisch auf diese Abfolge entweder betont, unbetont oder betont, zweimal unbetont und dann wird die Betonte festgelegt. Kein anderer Rhythmus ist das. Wir haben sonst immer, zwar eventuell auch zweiwertige Rhythmen, lang und kurz, aber ich muss nach einer langen, nicht unbedingt kurz weitermachen, ich kann nach einer langen nochmal lang machen, ich werde jetzt immer erkennen, das geht beim Taktrhythmus nicht. Ich kann die Töne betont spielen, ja, jeden gleich betont spielen, aber so wie Tick, Tick, Tick immer gleich betont sind, aber wir werden es trotzdem in dieses Verhältnis bringen, in dieses zweiwertige Verhältnis. So, ich kann jetzt nicht mit Ihnen die sicher spannende, aber lange Safari da durch die möglichen Erklärungen, die einem da einfallen, machen, sondern ich erkläre einfach das, woraus das wirklich entspringt, und das ist das Geld. Auch das Geld halten wir für etwas reichlich Natürliches, wenn wir nach den heutigen Erklärungen gehen, ist die beliebteste diejenigen, dass eigentlich das Geld so alt ist wie das menschliche Denken. Zumindest wäre es so alt wie die Münzen, also wie die Münzung von Metall zu diesen bekannten Blättchen. Man kann etwas kaufen damit und dann halten wir das Geld für gegeben. Also wir halten das Geld für ein Phänomen, das um Gottes Willen nicht erst um 1600 aufkommt, sondern natürlich auch sehr viel früher. Genauso naturwüchsig, wie wir den Rhythmus ja für etwas Natürliches, unsere Art von Rhythmus für etwas naturgegeben, schon praktisch immer Gegebenes halten müssen eigentlich. Kleiner Schluck. Es gibt sicher nichts, was einem noch ferner dem Rhythmus erscheinen kann, als es gilt. Wie um Himmels Willen kommt man auf die verrückte Idee, das jetzt diesem Rhythmus zugrunde zu legen oder eigentlich ja noch viel strenger, das als Bedingung, als das Bedingende anzusehen, das Geld, was uns Menschen ab dem 16., 17. Jahrhundert diese reflexhafte Leistung abverlangt. Das heißt ja, ich behaupte, am Geld haben wir genau die Leistung unwillkürlich zu erbringen, die wir dann sagen, auf akustische Phänomene legen und die dort eben sich als Takt, Taktschlag, Taktrhythmus auswirkt. Tatsächlich haben wir am Geld, auch wenn wir jetzt mal beiseite lassen, wie das sich jetzt historisch verhält mit dem Entstehen von Geld, tatsächlich haben wir beim Geld zwei Einheiten, die wir immer notwendig aufeinander beziehen müssen. Und zwar, wenn wir mit Geld etwas kaufen, wir kaufen mit Geld Ware, dann setzen wir voraus, dass das Geld den Wert hat, den wir in der Ware auch voraussetzen, dass also Geld und Ware, die wir dabei tauschen, jeweils die gleiche Menge Wert haben. Geld hat seinen Wert, egal wie groß oder klein, also jedenfalls hat seinen Wert und die Ware hat ihren Wert. So, das ist die Voraussetzung für unser Kaufen mit Geld. Das denken wir so. Dieses Denken in Werteinheit, überhaupt das Denken in Wert, das ist nicht alt. Das ist tatsächlich auch etwas, was erst im 16. Jahrhundert entsteht. Das hat seine soziologischen, seine historischen Gründe, die ich vielleicht am Schluss noch andeute. Aber lassen wir uns mal darauf ein, dass wir bei Geld, beim Kaufen, tatsächlich es mit zwei Einheiten zu tun haben. Und diese Einheiten, Wert, die können wir nie mit Händen greifen, die können wir nie sehen, die können wir nie riechen, schmecken, wir können sie wirklich nie vor uns sehen. Diese Einheiten Wert als Einheit ist immer eine gedachte Größe. Natürlich müssen wir uns danach verhalten, es wird uns fair abverlangt. Natürlich, wir müssen mit Geld Waren kaufen, nur gegen Geld bekommen wir die Waren. Das heißt also, dieser Wert ist eine außerordentlich wirkungsvolle Größe und wir sind alltäglich viele, viele Male andauernd gezwungen, diesen Wert in diesen beiden unterschiedlichen Sphären zu sehen, einmal in der Sphäre des Geldes und einmal in der Sphäre der Waren. Das machen wir ständig, ganz alltäglich, dass wir voraussetzen, hier ist Wert und hier ist Wert. Und wenn ich aber jetzt sage, wir setzen da Wert voraus, dann muss uns klar sein, diesen Wert setzen wir. Das ist eine Leistung unseres Denkens. Die fällt uns überhaupt nicht schwer. Wir merken nicht, dass wir darauf etwas leisten müssen. Aber es muss uns klar sein, dass wir diesen Wert nicht vorfinden. Das heißt, erst wenn mit Geld, wenn Geld so in dieser Form in die Welt kommt, dass die Menschen, dass wir Menschen dann ständig hier Wert und hier Wert ziehen müssen, erst dann sind wir gezwungen, ob wir wollen oder nicht, diese Einheiten zu denken. Und das sind immer genau zwei. Das Geld, das etwas, mit dem wir etwas kaufen. Der Wert, den das Geld hat und der Wert, den das hat, was wir damit kaufen. Diese Zweiwertigkeit steckt in dem Verhältnis von Geld und Ware. Weil Geld dann zu dieser Vorstellung führt, dass wir überhaupt mit Wert umgehen beim Kaufen, wenn es sich sozusagen aus der Warenwelt abtrennt. Wir kennen das heute ganz selbstverständlich, aber das war ja mal ein historischer Vorgang, dass die Tauschmittel sich von den Waren abtrennen. Heute ist es ganz klar, das Geld, das bei uns üblicherweise auf dem Konto liegt, das ist keine Ware in dem Sinn. Es wird, leider wird Geld immer wieder als Ware missverstanden. Es ist tauschbar, ja, aber es ist kein Gut. Eine Ware ist ein Gut, das sich mit Geld kaufen lässt. Und von allen Waren steht Geld als das eine gegenüber, womit sie zu kaufen sind. Und erst wenn das, dieser Zustand erreicht ist, und das ist eben in Europa im Verlauf des 16. Jahrhunderts erst der Fall, dann müssen die Menschen mit diesen Einheiten von Wert umgehen. So, wir müssen also ständig erstens diese Einheiten in unserem Denken herstellen. Insofern ist das eine Synthesis, also eine synthetische Leistung, etwas in dieser Form denken, was nicht einfach dem Denken vorher gegeben ist. Wir müssen diese Einheiten bilden und wir müssen sie aufeinander beziehen. Wir setzen sie ja gleich. Die Äquivalenz, die Gleichwertigkeit, die wir immer mit dem Geld verbinden und wo wir glauben, das würde so schon bei der ersten Münze der Fall sein, was nicht stimmt, oder bei den frühesten Opfern wäre da schon irgendwelche Äquivalenz im Spiel. Nein, da setzen wir immer schon das, was uns das Geld beibringt, unwillkürlich, nämlich das Denken in Werten, Werteinheiten, setzen wir da schon immer voraus und falsch voraus. Das lässt sich historisch zeigen. So, und wir haben also diese Einheiten zu bilden und wir haben sie aufeinander zu beziehen und wir haben diesen Unterschied in ihnen herzustellen. Denn der Wert auf Seiten des Geldes, der ist immer nur Wert. Das ist der Wert, steht sozusagen für sich. Der Wert auf Seiten der Ware ist gebundener Wert. Der ist sozusagen der Wert in einem Ding, in einem Gegenstand, eventuell in einem Dienst, in einer Dienstleistung, der ist also aber gebunden an etwas. Das heißt, wir haben also eine rein in sich bestehende Einheit, die wir da denken, und eine rein gebundene Einheit. Aber beide sind aufeinander bezogen. Geld ist diese Einheit nur, diese Einheit Wert nur, wenn sie diese andere Einheit Wert, an der noch eine Ware hängt, kaufen kann. Sollte ein Geld nichts mehr kaufen können, dann besteht diese Einheit nicht mehr. Dann für sich genommen besteht die nicht. Die besteht nur in der Fähigkeit, eine Ware damit zu erstehen. Also etwas, woran dann wir diese Einheit Wert wiederum hin synthetisieren können. Und umgekehrt, als Wert gilt die Ware nur, wenn sie bezogen ist auf die entsprechende Geldwertmenge. Ja, wie groß die Mengen sind, spielt da überhaupt keine Rolle. Es geht da nur um diese Form, die unser Denken leisten muss. Erstens diese Einheiten, erstens diese Verbinden und dieser Unterschied. Und so haben wir tatsächlich im Umgang mit Geld, nicht durch das Geld als ein Ding, das ist es ja nicht, sondern Geld ist ja eine Handlung, ein gesellschaftliches Verhalten, das wir andauernd üben müssen, ausüben müssen. Und diese Handlung, die verlangt uns genau das ab, diese Bildung dieser beiden Einheiten. So, das lässt sich nicht bestreiten, dass es eben diese Einheiten gibt und dass es eine Leistung unseres Denkens und unseres Denkapparats, Wahrnehmungsapparats ist. Der wird sich da nicht darum, unser Apparat, wie immer wir den unterscheiden wollen, nach Denken oder Wahrnehmen, der wird sich nicht darum kümmern, ob wir jetzt gerade denken oder wahrnehmen. Aber dieser Apparat jedenfalls, unsere synthetische Leistung, diese Einheit unseres Denkens im weitesten Sinn, dieser Einheit wird, diesem Apparat wird abverlangt, diese Leistung, die uns auf diese Weise ja unwillkürlich, reflexhaft abverlangt wird. Wir müssen nicht über Wertgrößen, Werteinheiten nachdenken, um sie zu bilden. Ja? Das hat also das Entsprechende. So, und jetzt, warum legt sich das ausgerechnet auch auf das Hören? Das ist natürlich etwas, was ich jetzt nicht herleiten kann. Das kann ich auch nur konstatieren. Es ist ganz sicher, dass es diese Form der Zweiwertigkeit nicht aus dem Klang selber kommen kann. Also sie muss sozusagen synthetisch gebildet sein. Und hier haben wir etwas, was genau diese Form eben uns abverlangt. Warum legt sich das ins Hören, also in den Rhythmus? Rhythmus ist, die rhythmische Warnung ist ja sehr viel älter. Die gibt es ja natürlich nicht erst seit es Taktrhythmus gibt und es Takthören gibt. Rhythmus geht immer sozusagen mit Zeiteinheiten um. Das können eben lange und kurze Zeiteinheiten sein. Auf jeden Fall sind es Zeiteinheiten. Zeiteinheiten als solche sind ja aber leer. Die werden mit Klang gefüllt, können mit Klang gefüllt werden, aber als Zeiteinheiten geben sie sozusagen unserem Denkapparat da schon mal so etwas vor, Einheiten, auf die wir dann eben in dieser Weise synthetisch zugreifen können. So, ich weiß, das ist jetzt seltsamerweise ja ganz ein logisches Spiel jetzt geworden, diesen Sachen nachzugehen und so gar nicht sozusagen mehr klanglich. Trotzdem, wir haben hier ein Feld, wo diese Leistung, die uns das Geld abverlangt, der Umgang mit Geld, wir haben ein Feld, wo der sich auswirkt. Und wir können natürlich dann auch an der Musik sehen, was das für eine Revolution bewirkt. Wir haben mit dem Taktrhythmus und mit der Dur-Moll-Tonalität wirklich eine neue musikalische Welt und wir haben große, große Komponisten, die wunderbare Musik damit machen oder auch Leute, die sehr einfache Musik damit machen und die uns da also richtig schön zum Tanzen bringen. Gleichwohl, was uns da sozusagen eingeht, es hat seine gesellschaftliche Voraussetzung. Das macht jetzt den Taktrhythmus nicht zu etwas Schlechtem, weil er sozusagen erstens nicht blanke Natur ist, sondern quasi Natur oder zweite Natur eben, eine historisch entstandene, eine historisch bedingte Natur. Und es macht ihn auch nicht schlechter, dass es ausgerechnet das Geld ist, was uns diese Leistung abverlangt und uns ja andererseits, kann man ihm ja auch vielleicht dankbar sein, uns ja befähigt, Musik nach Takten zu hören und eben in ihrer Tonalität entsprechend zu verfolgen. Das geht eben dann hinauf bis Beethoven. Adorno schreibt davon, dass also das große Programm von Beethoven ist, also die geschlossene Synthesis mal sozusagen in einem Werk zu komponieren, sodass sozusagen diese synthetischen, das synthetische Gebilde sich schließt. Das hat etwas davon, dass diese Musik auf einer synthetischen Leistung beruht. Der Meister, der das verfolgen kann, also von dieser gesellschaftlichen Voraussetzung bis in die höchsten Höhen von etwa Beethoven, ja, der sitzt da vielleicht jetzt heute mit dabei und kann dem mal entsprechend nachgehen. Ich will zum Abschied noch nicht, jetzt aber nur meines kleinen Referats, nur darauf hinweisen, dass sich dieser große Moment um 1600 rum, wo diese neue Form, ja, diese so sehr aktive Form unseres Denkens, wenn wir das mal im weitesten Sinne nehmen, herausbildet. Wenn wir das in der Musik hier angreifen können, dann dürfen wir vermuten, dass wenn diese Wirkung dieses eine Nadelöhr findet, um da im Rhythmus sich auszuwirken, dass es da also auch andere Gebiete gibt. Und tatsächlich haben wir ja in Europa um 1600, nach 1600 eventuell, so wie Descartes eben nach 1600 zum ersten Mal derjenige ist, der zum ersten Mal Taktrhythmus beschreibt. Wir haben da ja auch den Beginn der neuzeitlichen Philosophie. Wir haben den Beginn der modernen Naturwissenschaft. Und auch da lässt sich also durchaus die Verbindung, die bedingende Verbindung vom Geld in solches, ja, fast unfassbar weitreichendes, wirkungsvolles verfolgen. Also noch wirkungsvoller als Naturwissenschaften geht es sicher nicht. Und die haben da eben auch ihren Beginn. Auch dem kann man nachgehen. Aber am schönsten wäre es natürlich ja auf jeden Fall mit der Musik. Also vielen Dank erstmal. Dann ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Es haben sich schon während des Vortrages bestimmte Fragen gegeben und ich würde versuchen, das vielleicht so ein bisschen zu ordnen und vielleicht auch zu gruppieren. Es ist erstmal eine sehr grundlegende historische Frage, die Lara stellt, nämlich was weiß man eigentlich verbindlich über das Taktverständnis von vor 1600? Also welche Quellen soll es denn dafür geben? Zum einen gibt es natürlich die Kompositionen selbst, an denen man ja sieht, ob sich die Töne, die dort notierten Töne, die Klänge eben nach Takten richten, nach dieser Logik. Das lässt sich ja sehr gut sehen, ob die sich danach richten. So wie wir es ja an diesem einen Beispiel auch gehört haben, dieser Gesang, dieser mittelalterliche Gesang, dieses eine winzige Beispiel, da hören wir ja, dass es nicht so funktioniert, wie es uns ins Ohr geht. Aber es gibt natürlich auch musikalische Schriften, theoretische Schriften über die Musik, selbstverständlich noch im Verlauf des 16. Jahrhunderts, nicht erst im 16. Jahrhundert, aber eben auch, also noch vor 1600. Und da ist es immer völlig klar, wenn Rhythmus beschrieben wird, wird das anders beschrieben. Also eben ein Rhythmus nach lang und kurz, wobei dieses lang und kurz eben nie einfach nur nach lang, kurz, lang, kurz irgendwie abfolgen muss, was ja umgekehrt bei Takt 1, 2, 1, 2, bitte 1, 2, 3, 1, 2, 3 sehr wohl zwingend ist. Also da hat man sowohl also diese Musikstücke selbst, die musikalischen, theoretischen Schriften, als auch noch etwas Drittes, man hat ja natürlich auch noch die Verse. Es gibt auch die Verse bis, also in Deutschland bis 1620 rum ungefähr, laufen auch nicht nach betont, unbetont, so wie wir das heute kennen, also mit, was weiß ich, der Esel ist ein dummes Tier, der Elefant kann nichts dafür. Das also mit dem Beton und Betont, das sind die für uns üblichen Verse, das ist auch vorher nicht so. Und auch da gibt es natürlich entsprechende metrische verstheoretische Schriften, die das genau belegen. Ja. Zu dieser sehr grundlegenden Frage nach den historischen Quellen passt vielleicht auch so ein bisschen kontroverse Diskussion, die sich im Chat schon selbst so ein bisschen ergeben hat, wo es um die Frage geht, mit welchen Attributen spricht man halt über diese traditionelle afrikanische Musik, wo hier, glaube ich, aber ein Missverständnis vorliegt, wo es auch gar nicht darum ging, eine Wertung aufzumachen, sondern den Unterschied aufzuzeigen. Und dieser Unterschied lässt sich ja nicht nur am Taktrhythmus und traditioneller afrikanischer Musik aufzeigen, sondern eben auch in den Beispielen der mittelalterlichen Musik. In Ihrem Buch führen Sie auch die traditionelle griechische Musik an, als Beispiel, die anders funktioniert. Vielleicht ist es für diese Diskussion tatsächlich dann interessant, nochmal den Unterschied aufzumachen, wenn wir davon ausgehen, es gibt die Taktrhythmik, aber es gibt auch andere Arten von Rhythmus. Also das heißt ja nicht, dass es dann gar keinen Rhythmus gibt, wie aber diese andere Art von Rhythmus dann funktioniert. Ja, also das ist... wäre ganz anders zu beschreiben. Das wird im Einzelnen kompliziert. Also es wäre mir ganz wichtig, diese Beispiele aus traditioneller afrikanischer Musik sollten nur zeigen, es gibt wunderbar rhythmisch strukturierte Musik, die uns nicht ins Ohr geht. Und zwar eben beschreibbar danach, dass sie uns nicht nach Takten ins Ohr geht. Wir können solche Musik wunderbar genießen. Also ich genieße solche Musik sehr, auch mittelalterliche Musik, bei denen es auch nicht gelingt, die nach Takten zu hören. Die neue Musik bemüht sich darum, sich von den Takten zu lösen und will auch jetzt nicht unbedingt damit so möglichst hässlich werden. Also das mit dem ins Ohr gehen, das lässt sich ja beschreiben, was einem da ins Ohr geht. Nein, ich schätze diese Musik sehr. Und vielleicht ein Beispiel, wie man so einen Rhythmus beschreiben kann. Also ganz einfach eine Abfolge von langen und kurzen Elementen. Das ist, Achtung, das genügt, das ist natürlich nicht von dem, was wir da jetzt afrikanisch gehört haben, genügt das noch nicht. Aber so ist es zum Beispiel in der antiken Rhythmik. Die antiken Verse, die kann ich Ihnen ja jetzt hier direkt mal vorführen. Also die beruhen ausschließlich darauf, dass eine Abfolge von langen und kurzen Elementen, in dem Fall eben Silben, festgelegt wird und wiederkehrt. Die müssen aber nicht, denen wird aber nicht vorgegeben, was entsprechend beim Taktrhythmus ja vorgegeben ist durch unseren Reflex, dass immer lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz abwechseln muss. Und da kann eben auch sein lang, lang, lang, kurz, kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang, lang oder kurz, kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz, kurz, kurz, kurz, kurz oder sowas. Also der Dichter ist frei darin, welche Abfolge er wählt. Es gibt nicht rhythmische Abfolgen und solche, die nicht rhythmisch sind. Und überhaupt eine Folge, natürlich nicht allzu lang, man muss es ja sprechen können als Klangeinheit, ist rhythmisch. Ich mache das mal vor. Jetzt versuchen Sie mal zu hören, wie lang und kurze Elemente aufeinander folgen. Ille mi pares deo videtur, ille si fas est superare divus, qui sedens adversus identitem te spectare daudit. Das waren jetzt 4 Verse und 3 davon, bis auf das letzte Stück, das war so kurz, dieses spectare daudit, das waren jetzt 3-mal dieselbe identische Abfolge von lang und kurz. Sie merken, dafür haben wir kein Ohr mehr. Ja? Dafür muss man eben das Ohr haben, das man eben findet. Also das war jetzt in dem Fall ille mi par esse deo videtur, also lang, kurz, lang, lang, lang, kurz, kurz, lang, kurz, lang, lang. Ja? Dann haben wir mal 3 Längen, mal 2 Kürzen, mal eine Kürze dazwischen. So. Das geht uns nicht mehr ins Ohr. Wir können es aber genießen. Wir können uns natürlich dann auch darin üben, dass wir das sowas dann erkennen. Aber es ist erstmal, es geht uns nicht ins Ohr. Und so, das war jetzt ein Beispiel sozusagen, wie man eine solche ältere Rhythmik beschreiben kann. Sehr kurz, aber vielleicht genügt es als Beispiel. Ja. Ich fand das eigentlich sehr eingängig in Ihrem Buch, das Sie dort beschrieben haben. Die Taktrhythmik basiert quasi auf einer abstrakten Vorstrukturierung. Das heißt, es ist schon davor ein Raster da und darauf ordnen sich die einzelnen Elemente. Ja. Im Unterschied zu dieser traditionellen Musik, wo die Elemente selbst quasi die Struktur bestimmen. Also bei dem einen ist die Struktur vorher da, beim anderen kommt sie rückwirkend quasi. Sehr gut beschrieben, ja. Zu dem Taktrhythmus gibt es Fragen. Was sich zum Beispiel an der Uhr festmacht und an diesem Tick-Tack. Ein Teilnehmer Franz sagt, ich hätte gedacht, das Tick-Tack kommt von der Pendeluhr. Also ist es vielleicht die Uhr, die tatsächlich dadurch, dass etwas hin und her schwingt, 2 unterschiedliche Töne zu hören sind. Mhm. Und daran anschließend eine Frage von Mathilda. Gibt es zu diesen Takthören wahrnehmungspsychologische Studien, also empirische Belege, wo man ja dann dem nachgehen könnte? Sind es unterschiedliche Töne oder legen wir das hinein? Ja, also es gibt diese Studien, also die konnte ich verwenden, also die habe ich nicht erst anstellen müssen. Erstmal das mit dem Pendel, das ist klar, das leuchtet natürlich ein, gell, bei der Pendeluhr, da haben wir ja zwei Ausschlagsrichtungen, einmal hin, einmal her, und da liegt es natürlich nochmal mit dem Tick-Tack nahe. Es gibt natürlich auch den Fall, dass eine Pendeluhr beim einen Anschlag anders klingt als beim anderen, aber minimal. Was wir da als Ticken hören, auch bei der Pendeluhr, ist ja nicht letztlich das Anschlagen des Pendels, sondern dass ein Zahn weiter rutscht. Gell? Dass der, wenn das Pendel drüben ist, dann macht das Pendel sozusagen einem Zahnrad die Bahn frei und dann rutscht es nach. Und der Ton, der ist immer der gleiche. Der kann sich mal schon auch leicht anders tönen, irgendwie färben, meine ich so. Aber der gibt nie dieses Tick-Tack vor. Vor allem aber kann man eben in diesen Experimenten ja diese Töne elektronisch exakt identisch gleich produzieren und trotzdem stellt sich das ein. Sie können sich mal auch, wenn Sie irgendwie so einen Wecker haben, wo man den Sekundenzeiger noch springen hört, mal beobachten, wenn Sie das unwillkürlich hören, wenn Sie sich darauf konzentrieren, können Sie sich feststellen, aha, nee, das ist jeweils dasselbe Ton. Aber wenn Sie das mal so unwillkürlich laufen lassen, dann hören Sie, dass Sie das in dieser Weise sortieren. Ja, es gibt diese Studien. Ich weiß allerdings nicht, wie eifrig die heutzutage, ob die heutzutage noch gemacht werden. Wert wäre es natürlich sehr, dass man dem genauer nachgeht. Aber ich habe also da die entsprechenden Experimente schon im 19. Jahrhundert, ja, die eindeutig genug sind. Es gibt zwei theoretische Fragen, die ich jeweils für sich auch vorlesen würde. Eupunk69 formuliert die Frage: Können Sie noch einmal die von Ihnen, Herr Bockemann, bereits angedeutete Kritik an der Vorstellung Alfredson Rethels ausführen? Alfredson Rethel behauptet ja, dass die im 7. Jahrhundert vor Christus in Ionien durch das Auftreten der Geldmünze die Notwendigkeit bestand, reine Identität denken zu müssen, da im Tausch zwei sinnlich verschiedene Gegenstände eben identisch gesetzt werden müssen. Sohn Rethel, um es hier nur grob zu umreißen, behauptet dann ja, dass die höchsten Begriffe der Philosophie aus dem Tausch und der darin notwendigen Realabstraktion nur verstehbar gemacht werden können. Sie haben dagegen angedeutet, dass vom Geld erst sinnvoll mit dem Auftreten der Wertverwertung gesprochen werden könne, da dann, so vermute ich, das Geld als solches erst entfaltet vorliegt. Ja, sehr richtig. Sohn Rethel hat ja also diese Intuition gehabt, so sagt es er selber, dass das Geld Einfluss hat auf das Denken. Wenn man ihn genau nachliest, dann merkt man, dass er zum Beispiel, wenn er zum Beispiel das bei Kant nachweist, wie da das die Geldabstraktion oder die Tauschabstraktion, die Realabstraktion, wie er es nennt beim Tausch, sich in den entsprechenden Kategorien da niederschlägt, da ist er in sehr sicherem Fahrwasser, da ist er in der richtigen Zeit, also längst natürlich bei Kant. Was so ein Rethel mit der Antike konstruiert, ist sehr verständlich, aber trifft nicht zu. Diese Gleichsetzung, die er da, diese Identität, die er beim Tausch voraussetzt, das ist genau die Gleichsetzung, die wir nur am Geld haben. Sie kennen alle sicher von Marx die Herleitung vom Geld, wo er ausgeht vom einfachen Warentausch, eine Ware A gegen ist gleich einer Ware B, da setzt er die Gleichsetzung voraus, nämlich in Werten. Ist aber gerade umgekehrt, die erst nicht durch Gleichsetzung, oder nicht durch die Werte, sozusagen, die wir schon immer voraussetzen müssen, haben wir dann auch die Notwendigkeit von Identität, von einer Gleichsetzung, sondern umgekehrt, erst wenn wir Geld als Werteinheit haben, die gegen Waren zu tauschen ist, dann erst kommt es zu dieser Gleichsetzung. Das ist natürlich schwer, sehr schwer erstmal zu glauben, weil wir das nie anders irgendwo gehört haben. Wir setzen immer voraus, das, was uns das Geld beibringt, wenn wir tauschen, wenn wir zwei Sachen tauschen, ja, dann setzen wir die einander gleich. Nein, das tut die Antike nicht. Das lässt sich auch, wenn man ihn nur genau genug liest, und das bin ich zum Glück in der Lage dazu, kann man auch bei Aristoteles lesen, auf den ja Marx da auch eingeht und den er da nicht genau liest. Ein Tausch, noch bevor das Geld zu diesem bestimmenden Tauschmittel wird, das sich von der wahren Welt löst, ein Tausch in der Antike vergleicht nicht nur die Waren, sondern die beiden Tauschenden stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander und empfinden dann an dem anderen, in ihrem Verhältnis zu dem anderen, ob die Gabe, die sie ihm geben, dem entspricht, ihm angemessen ist, der Situation angemessen ist und auch dem angemessen, was er selber einem gibt. Selbst bei einem Tausch geht das so vor sich. So ist es ausführlich bei Aristoteles beschrieben. Das heißt, wir müssen da die Dinge nicht gleichsetzen. Das setzt auch so ein Rätsel leider eben mit der gleichen Retrojektion, also Rückprojektion dessen, was wir vom Geld kennen, in die frühesten Zeiten leider voraus. Jetzt ist dann, aber was er, andererseits hat er doch auch was erkannt mit dem Entstehen von Münzen, mit der Prägung von Münzen. Das ist das, was er da im Blick hat. Verändert sich sehr wohl etwas, was auch seine Wirkung auf das Denken hat. Nur eben nicht das, was er mit dem Geld identifiziert. Nämlich also sehr wohl ein allgemeines Zahlungsmittel. Zahlungsmittel ist für uns automatisch Geld. Die große Geschichte des Zahlungsmittels, die Bedeutung dessen, deshalb, das ist sehr umfangreich. Das habe ich jetzt eben in diesem neuen Buch erst beschreiben können. Das ist im Takt des Geldes nicht erwähnt. Das wusste ich damals nicht. Also insofern hat sich das auch geschärft, da meine Einsicht in diese Dinge. Wir haben ein allgemeines Mittel, das man voraussetzt, dass es von dem, was man voraussetzt, eine Gemeinschaft voraussetzt, eine Polis voraussetzt, dass sie gegen unterschiedliche Dinge, nicht unbedingt durch gegen alles, aber gegen unterschiedliche Dinge einheitlich getauscht werden. So, und auch das ist bereits eine, gibt schon eine Denkform vor, die so ein Riedel da tatsächlich eben erahnt hat, nur eben nicht genau, nicht ganz genau beschrieben hat. Ja, die geht noch nicht mit Identität um, geht nicht mit Gleichsetzung um, nicht mit Äquivalenz, nicht mit Wert, aber doch mit einer allgemeinen Ersetzbarkeit von einer Substanz durch andere oder von durch Substanzen durch die eine. Ja, das ist nicht Gleichsetzung, sondern eben so ein Verhältnis, wie wir es dann ja eben bei den Vorsokratikern haben, wo eben ein Philosoph eben sagt, ja, alles ist letztlich Wasser. Also die ganze Welt letztlich ist rückverführbar auf eine Substanz. Sowas ist tatsächlich diese philosophische Revolution, diese griechische Revolution, der sich da ja so ein Redel widmet, die gibt es schon, aber das ist nicht diejenige, sondern, und die ist anders zu beschreiben als die Revolution, die sich mit dem Aufkommen des Geldes eben sehr viel später ereignet. Weil es noch einige Fragen im Chat gibt, würde ich dafür plädieren, dass so die letzten Fragen vielleicht jetzt formuliert werden sollten und würde dann, also angesichts der zahlreichen Fragen, dann dafür plädieren, die Fragerunde dann zu schließen. Ich überspringe kurz die Frage von Lukas, die danach aber kommen soll, nur weil Leonie eine Frage hat, die, glaube ich, ganz gut zu dem passt, was Sie jetzt eben nochmal ausgeführt haben, wo es ums Geld ging. Da gibt es die Nachfrage, können Sie eventuell erklären, weshalb Sie sagten, dass Geld nicht auch als Ware auftreten kann? Ja, das Geld wird insofern zur Ware, wenn ich mit Geld wiederum Geld kaufe. Ja? Also wenn Ware alles das ist, was ich mit Geld kaufen kann, dann kann ich ja, kaufe ich mit auch eine, dann ist auch Geld eine Ware, wenn ich mit Geld Geld kaufen kann. Aber dieses Ware in dem Sinne, dass da etwas für sich besteht, also einfach dieses Glas Wasser ist für sich etwas und ich kann es außerdem noch tauschen. Das trifft auf diese Eigenart der Ware, das trifft auf das Geld nicht zu. Das Geld besteht nicht mehr in etwas und lässt sich außerdem noch tauschen, sondern es ist nur das, was sich tauschen lässt. Es ist sozusagen nur die Funktion, natürlich in einem Quantum festgehalten, aber ein Quantum, das nur es selber ist, das nur besteht, wenn es in etwas getauscht werden kann, zumindest zuletzt, ich kann ja wieder in Geld getauscht werden, von einer Währung in die andere, oder ich kaufe mit Geld ein Wertpapier, das mir dann noch mehr Geld verspricht. Es ist klar, ich kann schon immer nochmal mit Geld Geld kaufen, Geld, Papiere, Wertpapiere und so, aber egal, wie lange diese Kette ist, wenn ich mit diesem Geldwert nicht irgendwann mal etwas kaufen kann, womit ich etwas anfangen kann, also was irgendwie für sich genommen besteht, außer darin, dass es getauscht werden kann, dann ist Geld nicht Geld. Insofern ist Geld nicht Ware. Ja, also mit dieser Einschränkung, klar, ich kann rein definitorisch sagen, wenn ich Geld, mit Geld Geld kaufe und Ware ist alles das, was eben nicht Geld ist, dann kaufe ich auch mit Geld nochmal eine Ware. Gell? Aber das Entscheidende ist, die Ware hat das Doppelte, etwas, es besteht in sich, und wenn es auch eine Tätigkeit ist, ein Lächeln, ich kann ja eventuell ein Lächeln kaufen, aber dieses Lächeln besteht für sich in etwas. Und das Geld aber ist nur noch das, was in etwas getauscht werden kann, muss, damit es selber überhaupt noch Geld ist, was in etwas, das für sich besteht. Lukas hat eine Nachfrage zu den gesellschaftlichen Voraussetzungen. Würdest du sagen, dass die Taktform, also mehr oder weniger als Resultat der Durchsetzung des Kapitalverhältnisses und der damit verbundenen Verallgemeinerung des Äquivalenzprinzips bzw. Geldes zu verstehen ist? Vielleicht strukturanalog zum historischen Prozess des Wandels hin zur abstrakten Zeitauffassung, also ein Tag hat 24 gleich lange Stunden, diese wiederum 60 gleich lange Minuten und so weiter, wie es Moshe Kostron in Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft analysiert. Diese Rolle der Zeit, also die Einteilung der Zeit, gehört auf jeden Fall in diesen historischen Vorgang, in dieses lange 16. Jahrhundert mit zwei, drei Jahrhunderten Vorlauf, zu diesem Umschlag führt, dass überhaupt eine Gesellschaft von Kauf und Verkauf leben muss, also wo Kauf und Verkauf nicht mehr einfach nur eine Nebenrolle spielt. Allerdings, Achtung, mit einer kleinen Korrektur. Ich spreche nicht davon, dass das Äquivalenzprinzip mal verallgemeinert wurde. Das kann, falls es so im Takt des Geldes steht, dann stimmt es da nicht. Da bin ich inzwischen ja, etwas schärfer. Sondern Äquivalenz selber entsteht mit dem Allgemeinwerden des, also der Angewiesenheit, der Notwendigkeit, mit der die Menschen einer Gesellschaft Geld brauchen, also ein Tauschmittel brauchen, um überhaupt an ihre Lebensmittel zu kommen. Nicht an alle, aber für uns ist vollkommen klar, wenn wir brauchen Geld, um zu überleben. Und das ist das Neue, das sich erstmal nur in Europa ergibt. Und nur mit dieser Notwendigkeit, dieser schon eine Verallgemeinerung eben des Tauschmittels, das schon, ja, aber erst mit dessen notwendiger Allgemeinheit, die Angewiesenheit aller, also einer Gesellschaft, auf dieses Tauschmittel, um überhaupt an etwas, an ihre Waren zu kommen, an die Lebensmittel, erst die bringt auch die Äquivalenzform hervor. Ja, es gibt schon die Verallgemeinerung, aber dann erst die Äquivalenzform ist selber erst das Ergebnis. Nicht die Äquivalenzform ist vorher schon da und verallgemeinert sich. Ja. Also, aber das ist eine Kleinigkeit. Sonst insgesamt ja. Also genauso wie Lukas beschrieben hat, oder? Ja. Ja. Sonst gehört das so rein. Ja. Ist das Ergebnis, ja, der Taktismus? Toni stellt zwei Fragen. Erstens, gibt es denn auch einen Zusammenhang bei der Entstehung von funktionaler Tonalität und der Entstehung des Geldes im 16. Jahrhundert? Ich würde die zweite einfach danach stellen. Ja, also ich mache es ganz kurz. Ich gehe sehr davon aus. Sehr viel schwerer zu durchdenken, zu durchdringen, und aber gerade eben durch dieses Funktionale, dass man, also es etwas für sich nur in seiner Art empfindet, in dem Fall eben eine Harmonie, indem man sie zugleich bezieht auf eine andere. Ja, also dieses Bezügliche, dieses mehr als Relationale, also genau, funktional eben, das spricht sehr dafür, dass es also denselben Ursprung hat wie der Taktrhythmus, wo man diese synthetische Leistung natürlich sehr, sehr, sehr viel leichter, sehr viel einfacher beschreiben kann. Die ist also so unglaublich klar da zu beschreiben, das ist in der Harmonik nicht möglich, mir zumindest nicht. Also das heißt, ich muss zugeben, ich nehme das an, aber ich kann hier nicht den Beweis führen. Also den bitte kann gerne jemand, der sich da reinknien kann, mal versuchen zu durchdenken. Ja. Und die zweite Frage von Toni lautet, inwiefern können neue Musiken, wenn sie versuchen, funktionale Tonalität und Rhythmik zu durchbrechen, ein neues, vielleicht utopisches gesellschaftliches Bild entwerfen? Ich denke nicht, dass es die Kraft hat, richtig ein ganzes, ja, das zu sagen. Es hat nicht die Kraft, eben diese vom Geld bestimmte, auf das Geld angewiesene, vom Kapital durchherrschte, beherrschte Welt wirklich zu ändern. Diese Kraft hat es nicht, aber ich unbedingt bin ich überzeugt, dass der Widerstand, der sich da in neuer Musik unter anderem eben kundtut, ausdrückt und eben auch nach Ausdruck sucht, dass dieser Widerstand gegen diese Rasterung, in dem Fall ja der Zeit, diese Rasterung durch die Takte, dass der Widerstand dagegen, der muss etwas damit zu tun haben, dass man in der Lage ist oder zumindest einen Impetus hat, über diese Geldverhältnisse hinauszudenken. Also wirklich, es hat etwas Befreiendes. Natürlich treten deswegen diese Geldverhältnisse nicht ab dadurch, aber das Utopische daran, sie zu durchbrechen, das, denke ich, liegt in diesem Willen und dem Wunsch, der Praxis eben auch einer neuen Musik, die das tut. Und Flix stellt eine Frage nach vielleicht noch anderen Ursachen für die Taktrhythmik neben dem Geld und schreibt, könnte es nicht eine Einführung dieses speziellen europäischen Nationalsystems, könnte es nicht darum liegen, dass sich die Musik auf dieses Schema, also auf Takte festlegt? Der Grund wäre also eine medial geprägte Gesellschaft, die Musik über das Lesen und Schreiben von Musik lehrt. Nein, das Lesen und Schreiben kann das nicht haben. Trotzdem hast du recht, es gibt einen Zusammenhang zwischen auch Takt eben und den Nationalstaaten, aber der ist wiederum das Geld. Wenn das Geld aufkommt, ist das ein Abschied nehmen von einer Versorgung der Menschen, wie sie wirklich weltweit bis dahin besteht, in vielen Teilen der Welt noch lange weiter noch, also über 1600 hinaus, aber in Europa ist das eben erstmal nur so. Also wir haben es mit dem beiden Aufkommen von Geld, mit dem Abschied, mit einer Verdrängung von einer Versorgung der Menschen zu tun, wo einer vom anderen abhängt, durchaus eben auch von höher gestellten, eventuell auch mit samt Unterdrückung, aber eben durchaus nicht notwendig. Man hängt voneinander ab, vom Feudalherren, und der Feudalherr hat das Recht, dass die Unteren ihm die Lebensmittel abliefern, und er verteilt sie wiederum an diejenigen, die von ihm abhängen. Und diese Art von Verteilung ist auf ein direktes Abhängigsein der Menschen voneinander angewiesen und baut darauf auf. Und das ist überhaupt eben der historische Vorgang, dass sich nur in Europa erstmal eben freie Städte aufgrund ganz bestimmter Bedingungen aus dieser feudalistischen Versorgung lösen. Aber das heißt eben, lösen heißt nicht befreien, sondern eben auch leider freigestellt sind in diesem doppelten Sinne, wie Marx davon spricht, dass sie eben darauf angewiesen sind, jetzt an ihre Lebensmittel nicht mehr durch ihre persönliche Abhängigkeit voneinander zu kommen, sondern indem sie sie kaufen müssen. Also indem sie auch selber etwas verkaufen müssen, damit sie zu diesem Mittel kommen, mit dem sie etwas kaufen müssen. Also diese Abhängigkeit von Kauf und Verkauf, um an seine Sachen zu kommen, ist eine Abhängigkeit von dem Tauschmittel. So, und diese andere Art, wie die Menschen zusammenhängen, über dieses Mittel, über dieses völlig unpersönliche Mittel, zu dem, auf das sie dann angewiesen sind, das Tauschmittel, Geld, um an ihre Sachen zu kommen, das prägt eine so andere Art, wie die Menschen mit zusammenhängen, also einen gesellschaftlichen, anderen, veränderten Zusammenhang, der notwendig zu dieser neuen Form überhaupt von Staat, erst dann wird da genau genommen historisch von Staat gesprochen, eben Nationalstaat hervorbringen muss. Also den Zusammenhang gibt es, aber nicht so, dass nur Lesen plötzlich, Achtung, denken wir dran, wir müssen erklären, wie kommt es zu dieser reflexhaften Leistung von 1, 2, 1, 2, also von diesen zwei Einheiten, die wir da haben und die wir unterscheiden. Das, da kann keine Medialität alleine das hervorbringen. Nein. Mascha formuliert eine Kritik. Sie schreibt, Zusammenhang zwischen Geld und Ästhetik schön und gut, aber man kann doch die Realabstraktion, die sich im Denken in Wert ausdrückt, nicht treffend darstellen ohne Darstellung der Realabstraktion im Subjekt und seinem Geschlecht. Darauf müsste man mindestens verweisen, wenn nicht sein Naturverhältnis und die dafür nötige Gewalt ausführlich darstellen, um überhaupt ein praktisches Verhältnis zu den im Vortrag dargestellten Zusammenhängen einzunehmen. Eine entsprechende Kritik an so einer Regels-Geld-Theorie und dem androzentrischen, männlich motivierten Hype um ihn hat in den 90ern Ilse Binzeil in Es denkt formuliert. Wer von der eigenen Realabstraktion nichts wissen will, sucht sie im Geld und reinszeniert damit seinen Fetisch in der Theorie. Das vielleicht das Statement, auf das Sie auch reagieren können, weil es keine Frage ist, füge ich dir einfach hinzu, sind Sie denn auch auf das Geschlechterverhältnis gestoßen in Ihren Nachforschungen zum Taktrhythmus? Es wäre so gut, wenn. Das würde es natürlich leichter machen. Aber ich, wenn ich es richtig rausgehört habe, ist es eine Kritik, dass ich sagen, an mir selber eine reale Abstraktion vornehme, wo ich ausblende, also wo ich sozusagen das Männliche und Weibliche oder den Unterschied, die Trennung und so weiter ausblende und deswegen, so habe ich es am Schluss rausgehört, deswegen sie dann im Geld suche. Da kann ich wirklich nur nochmal sagen, ich habe das nicht umsonst am Anfang gesagt. Ich bin nicht vom Geld ausgegangen. Ich habe nicht im Geld irgendwas gesucht, sondern ich habe eine historische Tatsache. Und zwar, jetzt abgekürzt, es entsteht um 1600 rum in den Menschen in Europa, in diesen freien Städten, entsteht da ein Reflex. Und der ist hoch, hoch, hoch abstrakt. So abstrakt, wie es nur sein kann. Dieses 1-0 kann nicht mehr abstrakter sein. Und ich sehe, worin diese Abstraktheit, woraus die kommt, nämlich aus der Loslösung dieses Tauschmittels. Und insofern sage ich dann eben nicht 1, das ist der Mann und 0 ist die Frau oder das ist der Mann zu sie, der Mann sieht sich als 1 und sieht die Frau dann entsprechend als 0. Achtung, eine solche Anwendung dieser Denkform, wenn wir andauernd in diesen Einheiten denken und immer 1-0, dann ist es natürlich, dann liegt es sehr nahe, dass diese Zweiheit entsprechend wertend auch auf die Geschlechter zu legen, das ja. Also das ist, das kann sich natürlich mit dem Geschlecht verbinden, stark. Und also das könnte ich auch ausführen. Also tatsächlich prägt sich hier um diese Zeit auch das Verhältnis männlich-weiblich anders. In ganz bestimmter Weise. Das, ja, also es ist, das wäre jetzt ein Missverständnis, wenn man mich so versteht, Achtung, das hat mit Mann und Frau gar nichts zu tun. Nein, in seinem Ursprung, in seinem bedingten Ursprung nicht. Dafür ist es zu abstrakt, was wir da haben. Und das als Tatsache eben einfach mal vorfinden und erklären müssen. Gell? Aber das ist eben sehr wirksam und diese Form. Und allerdings legt die sich auch verderblich auf das Denken, auf das Umgehen mit Kategorien wie eben Mann und Frau. Ich merke gerade, dass ich auch eine Frage sozusagen falsch gestellt habe, einfach weil ich es falsch gelesen habe, nämlich wo ich vom Nationalsystem gesprochen habe, ging es um das europäische Notationssystem und dass das quasi... Ach, Notation, Entschuldigung. Sozusagen, ja, durch die Notation sozusagen dann wiederum man das ja lernt, dann so Musik zu lesen und wahrzunehmen. Also, das ist schade, das war so ein schönes Stichwort, der Nationalstaat. Nein, das sieht man also eindeutig, dass die Notation nachhinkt. Die muss erstmal sich dann danach richten. Und aus keiner Notation, wenn Sie, selbst heute, wenn Sie ein schönes, irgendwie ganz einfach nach Takten, nach Viervierteltakt geschriebenes Stück sehen, Sie sehen nicht, dass die 1 betont ist und die 2 nicht betont ist. Das sehen Sie nicht. Das sagt Ihnen keine Notation. Das erstellt sich unwillkürlich. Also das Notationssystem transportiert das Entscheidende am Taktrhythmus nicht. Das muss bereits in uns sein. Ob wir es jetzt lesen, notiert, oder ob wir es auch hören. Auch die Taktmusik, ein Grieche, ein antiker Grieche, würde Taktmusik nicht verstehen, weil er... weil er diese Leistung nicht erbringt. Für ihn wäre das entsetzlich langweilig. Er braucht das Gegenüber von lang, lang, lang, kurz, kurz, lang, sowas. Ja? Dazu gibt es auch die ergänzende Frage auch von Flix eben. Es geht um das Notationssystem, das versucht, größere Orchester im Gleichschritt spielen zu lassen, was ein Notationssystem mit Takten benötigt, um sich zu orientieren. Ja, wollte ich ja auch an dem einen Beispiel eigentlich von mittelalterlicher Musik vorführen. da hört man ja, wie die wunderbar zusammen singen. Und wir hören aber nicht den, aber es geht trotzdem nicht nach Takten. Tatsächlich wurde also in der, daher kommt das Wort überhaupt, Taktus, es wurde in der Renaissance-Musik, also auch rhythmisch, durchaus eben geschlagen, also die Grunddauereinheit, also eine longa, eine lange Note, die für unsere Vorstellung entsetzlich lang gedauert hat, das wurde schon geschlagen. Trotzdem, oder wir haben bei diesem Beispiel da aus Afrika mit diesem Klatschen, da war auch eine rhythmische Abfolge immer wiederholt. Insofern ist die halt dann, die ging selber nicht auf Takte, aber sie wurde wiederholt. Gell? Das ist eine rhythmische Figur, Abfolge von Zeiteinheiten, die als solche wiederholt wird. Und das genügt ja schon. Damit ist schon das, wo man dabei bleiben kann oder eben zusammenspielen kann, wo man sich richten kann, um zusammenzuspielen, ist damit schon gegeben. Und wir haben trotzdem gehört bei diesem Klatschbeispiel, dass dann ein zweites Klatschen kommt, das eben da seine rhythmische Figur durchhält und das dann in unglaubliche Reibung zueinander gerät, wie wir das eben empfinden, dass es eben so schwierig wird für uns. Nein, also die Renaissance-Musik, die wirklich hoch anspruchsvoll ist in ihren Rhythmen, die funktioniert und wo auch geschlagen wurde, aber eben wirklich nur eben als die Grundlänge, nicht als eine Zeiteinheit, auf die dann die ganze Musik sich da 1-2-1-2 einrastern lassen muss. Dieses Taktlagen hat es gegeben. Daher kommt übrigens eben dann Ösmel Taktus, der hat ja also eine andere Bedeutung, dieses Wort, und wird dann erst spät, als sozusagen die Sache schon da ist, dann auch so genannt. Takt. Dann kommen wir zu den beiden letzten Fragen. Mathilda merkt an, der Takt ist doch auch im Gleichschritt von Soldaten vorhanden. Wie ist das auf den Taktgeber Geld zu beziehen? Und ist der Takt ein kollektiver Vereinheitlichungsmoment bzw. Disziplinierungsmoment? Genauso disziplinierend eben wie das Geld als Notwendigkeit, dass wir zu Geld kommen müssen, um zu überleben, uns diszipliniert etwas vorgibt. Ja, der Gleichschritt, der kommt mit der Neuzeit auf. Und natürlich, weil der jetzt plötzlich einem dann so richtig schön ins Ohr geht. Vorher, also zum Beispiel in der Antike, gibt es den Ausdruck, die Soldaten gehen pari passu, gleichen Schrittes. Jetzt würde man denken, ja, Gleichschritt, denn klar, da haben wir ja dieses Tak, Tak, Tak, Tak. Pari passu heißt nur, dass die Soldaten, jeder für sich genommen sozusagen, die gleiche Schrittlänge macht. Nicht, dass sie gleichzeitig auftreten. Ja, dieses Phänomen von Gleichschritt, nicht die gleiche Länge nur, und jeder trappelt, wann er eben mit dem Fuß auf den Boden kommt, seine Schritte ab, sondern dass es eben zack, zack, zack, vorkommt. Das ist ein Phänomen der Neuzeit, sprich der Zeit, in der Menschen nach Takten empfunden haben. Das ist unmittelbar daraus entstanden und auch eben nicht älter. Ja. Der zweite Teil der Frage war ja, ist das Geld selbst sozusagen ein Disziplinierungsmoment, ein Gleichschaltungsmoment? Geld selbst. Das hatte ich nicht genug gehört, Entschuldigung. Ja, unbedingt, natürlich. Genauso wie das Geld natürlich absolut gleichgültig ist, womit wir Geld machen, also was wir verkaufen, damit wir zu unserem Geld kommen, das wir aber brauchen, um zu leben. Das Geld ist das absolut eine. Das ist Einheit und sonst gar nichts. Es besteht aus nichts. Es ist ein Quantum, das nur Einheit ist. Eben klar, mehr oder weniger, und leider ist das das Entscheidende, wie viel man von dieser Einheit hat, aber alles gegen, wird dagegen getauscht. Ob jetzt Waffen und unter Vergiftung der Böden, ist dem gegenüber vollkommen gleichgültig. Und diese Gleichgültigkeit, das hat natürlich etwas im schlimmsten Sinne Gleichschaltendes. Und ja, aber das würde ich wirklich jetzt nochmal ein riesen eigenes Fass abmachen. Natürlich ist diese Gleichschaltung auch, liegt die darin, ja, dass wir ja dann zum Beispiel jetzt im Takt alle genau gleich empfinden. Also dieses Phänomen, dass wir uns zum Tanzen in riesen Mengen aufstellen und eigentlich nur im Takt mitwidmen, wiegern, das hat etwas Gleichschaltendes. Ja. Das spricht man nicht sehr gerne aus, aber natürlich, das ist, also wenn man da massenhaft nach dem Takt tanzt, das ist, entspringt daraus, dass es ja, eben aus der Einheitlichkeit des Geldes, diese gleichgültige Einheit gegen alles, also gegen alles gleichgültige Einheit und die Einheit, nach der wir dann eben da ja, uns wiegen. Und ich hatte ja angedeutet, dass es diese Wirkung ins Denken noch anders auch noch zu greifen ist, nicht nur im Taktrhythmus. Und da ließe sich natürlich noch manches zu einer solchen Gleichschaltung sagen, ja, was ich jetzt nicht mache. Die letzte Frage kommt von Min. Da sich die heutige Musik vom strengen Taktrhythmus entfernt, würde mich interessieren, ob sich auch das Geld verändert hat. Geld ist im Gegensatz zu Beethoven ja präsenter denn je. Mhm. Da kann ich jetzt nur eine Vermutung äußern. Das, was mir nahe zu liegen scheint, also das ist wirklich jetzt nur Meinung. Ja? Das, und zwar, also die Frage bitte nochmal, jetzt verlaut. Also wenn sozusagen man feststellt, dass die genau. Musik löst sich vom Taktrhythmus, ja, ist dann Geld auch was anderes? Genau. Die Frage liegt mir selber einfach so am Herzen, deswegen jetzt gerade so übermannt davon. Ja, wenn es muss sich auch am Geld etwas verändert haben, wenn es sozusagen stärker möglich ist, sich auch in der Musik vom Takt zu lösen. Das, und zwar nicht in dem Sinne, dass das Geld irgendwie eine geringere Rolle spielen würde, sondern die, im Gegenteil, denke ich, die wird ja immer noch härter und noch ausgreifender. Aber ich ganz vorsichtig gesagt, ich halte es auch für ein Indiz, dass wir jetzt zum Beispiel eben dem Geld jetzt so ein bisschen auf die Schliche kommen, was es da mit unserem Denken macht. Warum ist das jetzt heute mir jetzt plötzlich gegeben? Warum erschließt sich das jetzt und wurde also jahrhundertelang nicht gesehen? Das, denke ich, hat schon auch einen objektiven Grund am Stand des Geldes, am Zustand des Geldes. Ich denke, die Krisenhaftigkeit, mit der das Geld heute unterwegs ist. Und wir haben jetzt gerade zum Beispiel im Baugewerbe die erwartbare Hyperinflation von 40% innerhalb eines Vierteljahres. Diese Gefährdung, wir haben die Krise von 2008, die nachwirkt bis heute mit dieser Nullzinspolitik. Ich denke, dass das Geldsystem zwar unglaublich hart ist, aber brüchig zu werden beginnt und dass diese Brüchigkeit, also nicht ein Nachlassen der Kraft des Geldes, aber fast eine Überspannung dieser Geldmacht bis zur Brüchigkeit, wo dann eben systemrelevante Sachen, Banken gerettet werden müssen, damit dieses System überhaupt noch weitergeht. Also dass diese Brüchigkeit etwas damit zu tun hat, dass wir dem Geld hier auf die Schliche kommen und dass wir das eben ja, als befreiend erleben können, wenn Musik sich nicht nach Takten richtet.